deutschen Ehren mit den Fliegern Italien vereint. Wir sind deutsche Legionäre, die Bomben fliegen der Legion. Im Kampf um Freiheit und um Ehren, Soldaten der Nation. Vorwärts Legionäre, vorwärts im Kampf sind wir nicht allein. Und die Freiheit muss Ziel unseres Kampfes sein. Wir sind deutsche Legionäre.